Münsternsprecher Telekom, Körpestraße Nummer 6 an Radio Aporé. Die Telefonzelle hat einen dekorativen Zusatz erhalten. Ein großer Lampenschirm, stoffbespannt, mit einer braunen Bordüre oben und unten, ist über die pinkfarbene Telekom-Lampe gestülpt, sodass eine ganz besondere Atmosphäre entsteht, hier im Abendlicht. Ansonsten, außer der heimeligen Rotlichtstimmung, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.